Fürsorge von Giacomo di Alisa, Marco Derio und Federico de Maria. Fürsorge ist das tägliche Tun von Menschen zu ihrem eigenen Wohl und zum Wohl ihrer Gemeinschaft. Gemeinschaft bezieht sich hier auf die Gruppe von Menschen im näheren Umfeld, mit denen jeder Mensch lebt, wie etwa die Familie, der Freundeskreis oder die Nachbarn. In diesen Räumen, ebenso wie in der Gesellschaft insgesamt, wird enorm viel Sorgearbeit auf die Ernährung, die Reproduktion und die Zufriedenheit in den menschlichen Beziehungen verwendet. Unbezahlte Arbeit ist der in der feministischen Ökonomie verwendete Begriff für die diesen Aufgaben gewidmete kostenlose Tätigkeit. Feministinnen prangern seit Jahren die Unterbewertung der körperlichen und persönlichen Fürsorge und Pflege an, sowie die damit zusammenhängende Unterbewertung der hier geleisteten Arbeit und der Menschen, denen diese Aufgaben übertragen werden, das heißt der Frauen. Jochimsen und Knoblauch, 1997. Feministinnen betonen die herausragende Rolle, die Fürsorge und Sorgearbeit für das Wohlergehen von Menschen spielen. Diese zeigt sich nicht nur darin, dass die unbezahlte Arbeit die Gesamtmenge der auf dem Markt geleisteten bezahlten Arbeit übersteigt. Piccio 2003. Bedeutung kommt ihr vor allem insofern zu, als Fürsorge fundamental wichtig für die Integrität eines jeden Menschen auf der körperlichen, geistigen und auf der Beziehungsebene ist. Dennoch verschleiern die Hauptströmungen des politischen und ökonomischen Denkens diese im Verborgenen aufgebrachte Kraft und die für die Ernährung, das Aufziehen der Kinder und die Beziehungen geleisteten Stunden, weil sie nicht direkt mit der Produktivität vereinbar sind, der einzigen Variablen, die kapitalistische Gesellschaften theoretisch aufgrund der Entlohnung einen Wert beimessen. Traditionell bestehen enge Zusammenhänge zwischen der Verteilung von Pflegearbeit und der Verteilung von Macht quer durch die Hierarchien von Geschlecht, Klasse und ethnischer Zugehörigkeit. Ökofeministinnen haben diese Verbindung und den enormen Umfang der Fürsorgezeit aufgezeigt, die benötigt wird, damit ein Mann seine produktive Arbeit täglich auf dem Markt verkaufen kann. Feministinnen prangern die virelle männliche Arbeitskraft an, weil sie Frauen unsichtbar macht und die Produktionskosten auf Frauen und die Natur verlagert. Hierarchien, Konflikte und Formen der Dominanz werden sichtbar, wenn wir die Produktionszeit von produktiven Männern der biologischen Reproduktionszeit gegenüberstellen. In der imaginären Vorstellungswelt der zeitgenössischen Wirtschaftswissenschaften ist von Zeit als einer knappen Ressource die Rede, die effizient zugeteilt werden müsse, wobei Kosten und Chancen zu bedenken seien. In den Räumen der Hauswirtschaft, Fürsorge und Pflege hingegen ist die Nutzung der Zeit nicht auf Effizienz gerichtet, sondern orientiert sich am Rhythmus des Lebens. Im Zentrum der feministischen Kritik steht die chronologische Zeit der Produktion als von den täglichen Zyklen des Körpers und den Zyklen des Lebens abgetrennt und zudem losgelöst vom ökologischen Rhythmus der Jahreszeiten und der Regeneration des Ökosystems sowie der biologischen Zeit der Fortpflanzung, siehe Bioökonomie. Die Zeit der emotionalen Unterstützung und Fürsorge ist stark durch die Notwendigkeit der Ernährung bestimmt und in Raum der Nähe verwurzelt. Mellor, 1997. Unter der Herrschaft des Kapitalismus, der die Märkte dem Imperativ unaufhörlichen Wachstums unterwirft, bleibt offenbar wenig Zeit, die man sich selbst, den Angehörigen, Freunden oder bürgerlichen Engagement und politischer Betätigung widmen kann. Beziehungen sind aber fundamental für ein gutes Leben, wie Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik lehrt. Martha Nussbaum, 1986, erinnert uns daran, dass es nach Aristoteles für das Selbst drei förderliche Beziehungen gibt: Liebe, Freundschaft und politisches Engagement. Diese Lebenssphären stellen einen Selbstzweck dar und dürfen nicht als Mittel dienen. Sie können nur durch wechselseitiges Geben und Nehmen genossen werden. Dank dieser Eigenschaft sind sie besonders zerbrechlich. Eine Zerbrechlichkeit, die durch die Profitlogik des Marktes auf eine harte Probe gestellt wird. Zum Beispiel existiert Liebe als solche nur dann, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn man aber Sex kauft, bekommt man ein Surrogat für körperliche, psychische und emotionale Unterstützung, aber gewiss keine Liebe. Für die eigenen Kinder zu sorgen, nimmt enorm viel Stunden in Anspruch. Bezahlt man hingegen einen Babysitter, ist das ein Surrogat für elterliche Fürsorge. Wirtschaftliches Wachstum ist nicht imstande, dauerhaftes Glück zu verleihen, was angeblich durch wachsendes Einkommen erreicht wird. Esterleins Paradoxon zeigt, dass in Gesellschaften mit wachsendem Wohlstand die Einzelnen nicht unbedingt glücklicher werden. Die Produktion und der Markt weiten sich beständig aus, besetzen Räume der Fürsorge, des sozialen Lebens und des wechselseitigen Gebens und Nehmens, was unweigerlich zum Zerfall von Beziehungen führt und negative Folgen auf das Wohlbefinden hat. Die Fürsorge wird aus der Familie herausgenommen und an den Staat oder den Markt ausgelagert, zum Beispiel die Sorge für Kinder oder die Pflege älterer Menschen, womit ihr Wesenskern, das wechselseitige Geben und Nehmen, entwertet wird. In der Literatur über Glück kann man nachlesen, dass das subjektive Wohlbefinden steigt, sobald man bei der Zuteilung von Zeit, dem Familienleben und der Gesundheit, also der Fürsorge und Sorgearbeit, Vorrang gibt. Degrowth bewegte, die mit Nachdruck sozioökologische Gerechtigkeit verlangen, können die feministische Forderung nach einer fairen Verteilung von Pflegearbeit nicht ignorieren. Angesichts der Unmöglichkeit, auf diese Arbeit zu verzichten, muss eine Umverteilung unabhängig von Geschlechts- und Klassenzugehörigkeit stattfinden. Bei ihrem Engagement im Kampf gegen die Produktivität der Obsession der Moderne müssen Degrowth-Verfechter die kontinuierliche Wiederholung reproduktiver Tätigkeiten berücksichtigen. Die Sorge für andere ist ein Schritt hin zur Emanzipation von den individuellen Exzessen des modernen Menschen, der in der Industriegesellschaft lebt. Wenn diese Annahmen zutreffen, dann stellt sich unausweichlich die Frage, wie die Würde der Fürsorge in einer Degrowth-Gesellschaft wiederhergestellt werden kann. Rückt man die Fürsorge ins Zentrum einer Degrowth-Gesellschaft, ist zunächst ein radikales Umdenken erforderlich, und zwar hinsichtlich der Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Dabei stellt sich auch die Frage, wie diese Beziehungen mit menschlichen Bedürfnissen korrespondieren und wie sie Widerstände, Dualismen und Hierarchien überwinden können. Nach Joan Toronto 1993 besteht der Prozess der Fürsorge und Pflege aus vier Phasen. Erstens, sich kümmern um bedeutet, dass ein Bedürfnis wahrgenommen und die Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, persönlich ebenso wie sozial anerkannt wird. Zweitens, sorgen für bedeutet die Übernahme einer gewissen Verantwortung im Verhältnis zu dem erkannten Bedürfnis wird erwogen und entschieden, wie man sich dazu verhält. Drittens, pflegen bedeutet die Zusage und die konkrete Arbeit, um das Bedürfnis nach Fürsorge zu erfüllen und erfordert normalerweise eine direkte Beziehung zwischen der Person, die pflegt, also Fürsorge gibt, und der Person, die gepflegt wird, somit Fürsorge empfängt. Viertens, Pflege annehmen steht für den letzten Akt, bei dem die empfangende Person reagieren kann, indem sie zeigt, dass die Fürsorge tatsächlich ihrem Wohl dient, oder aber indem sie zu erkennen gibt, dass die angebotene Fürsorge nicht hilfreich oder ungeeignet ist. Toronto zeigt, dass der Ausdruck Sorgen für häufig mit der Rolle des Mannes in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht wird und dass es, wenn Männer für etwas sorgen, fast immer um öffentliche Fragen geht. Auf der anderen Seite verbindet man die Begriffe Pflegen und Pflege mit Frauen. Und wenn die Handelnde eine Frau ist, bezieht sich der Ausdruck Sorgen für auf reale Personen aus Fleisch und Blut in einem intimen, privaten Raum. Offensichtlich gründet diese Unterscheidung eine dualistische Haltung zu Sorge und Pflege in unserer patriarchalen Gesellschaft. Der Mann besetzt die öffentliche Sphäre mit seinem Interesse an wichtigen Fragen, vor denen die Gesellschaft steht. Die Frau besetzt die Privatsphäre mit ihrer Verantwortung für die täglichen Bedürfnisse der Familie. Zwei separate Sphären, hierarchisch vorgegeben, errichten und bestärken die asymmetrische Machtverteilung zwischen Mann und Frau. Diese Spaltung zu überwinden, ist ein wichtiges Ziel für eine Degrowth-Gesellschaft. Es würden Frauen erlauben, ihre Leidenschaft für die Welt auszudrücken und an der öffentlichen Definition dessen mitzuwirken, worum sich die Gesellschaft kümmert und wofür sie sorgen sollte. Wird diese Spaltung überwunden, so würden Männer lernen können, was es wirklich bedeutet, unter den konkreten Bedingungen knapper Zeit und emotionaler Belastung für Menschen zu sorgen. Auf diese Weise können Degrowth-Bewegte die Erfahrung der körperlichen und persönlichen Verletzlichkeit zurückholen und sie ins Zentrum von Politik und Wirtschaft stellen. Warum eine gesellschaftliche Neuordnung die Fürsorge in den Mittelpunkt stellt, den Weg für Degrowth ebnen würde, ist leicht vorstellbar. Erstens wird die Idee der Gleichheit der Geschlechter umgesetzt, indem die Fürsorgearbeit innerhalb der Gemeinschaft, aber auch innerhalb der Gesellschaft insgesamt geteilt wird. Zweitens wird die Bedeutung der Pflege und Fürsorge für das Wohlbefinden des Einzelnen, der Familie, der Nachbarschaft und der ganzen Gesellschaft wieder ins Zentrum gerückt. Menschen würden sich entschließen, weniger zu arbeiten und der Wirtschaftssphäre weniger Zeit zu opfern. Als Folge davon könnte auch die höhere Belastung von Einwanderern, in der Regel Frauen, durch sorgende Arbeit und Pflege verringert werden. Drittens würde, weil weniger Arbeitsstunden für den Markt verfügbar wären, auch die Arbeitsumverteilung gefördert, sodass die meisten Menschen bezahlte Arbeit finden würden. Nicht zuletzt würde Arbeit, die die Verletzlichkeit anderer vermindert, jedem ermöglichen, die eigene Verletzlichkeit zu erfahren und über ihre besonderen Charakteristika nachzudenken. Das ist ein erster wichtiger Schritt, um die narzisstische Auffassung aufzugeben, dass selbst diene dem Schutz vor Schwäche. Mit anderen Worten, auf diesem Weg ist es möglich, sich vom anthropologischen Wesenskern der Wachstumsgesellschaft zu trennen.